Das haben wir im Kino gesehen. Diesen Waggon im Wald von Compiègne und Hitler und seine Generäle. Und wie die Franzosen dann kamen und den Waffenstillstand unterschrieben haben. Und wie Hitler vor Freude getanzt hat. Und ich weiß noch, wie ich aus dem Kino kam, da dachte ich, jetzt kommt auch mein Mann bald wieder nach Hause.